Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Captain America Civil War und X-Men Apocalypse. Vorab eine kleine Info zu dieser längeren Pause, die es jetzt zwischen diesem und dem letzten Beitrag gegeben hat. Ich habe das Ganze hier als Hobby aufgezogen und nebenbei gab es eben jetzt auch andere Verpflichtungen, die ein bisschen mehr Zeit beansprucht haben in letzter Zeit. Was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem Filme und auch Serien konsumiert habe. Und dementsprechend gibt es jetzt einiges an Stoff nachzuholen und eben hiermit gleich eine doppelte Kritik zu eben den Filmen Captain America, Civil War und X-Men Apocalypse, die sich auch hier angeboten haben, etwas Neues zu probieren, da die beide aus demselben Genre kommen und eben auch, nicht so gerade der erste Teil von irgendetwas sind und es ist ein Franchise, das dahinter steht. Und dementsprechend fand ich es jetzt mal interessant, die beiden zusammenzunehmen und auch ein bisschen zu vergleichen miteinander. Und ja, das werden wir jetzt in diesem Fall hier mal tun. Als kleine Info wieder vorab, ich werde bei keinem der Filme gröbere Spoiler mit reinpacken. Wenn ich irgendeinen Teil des Plots aus einem dieser Filme vorwegnehmen sollte, der wichtig wäre oder irgendwas in der Art, würde ich es auf jeden Fall klar vorher ankündigen. Also keine Sorge für die Leute, die diese Filme noch sehen wollen und nicht eben alles vorher wissen möchten, wie der ganze Film abläuft. Nun zur kleinen Erklärung für Leute, die eben nicht regelmäßig ins Kino gehen, nach wie vor immer eine kleine Synopsis zu jedem Film. Captain America Civil War ist ja der dritte Teil jetzt schon aus dieser Captain America-Reihe. Chris Evans spielt nach wie vor diese Hauptfigur. Und es ist der 13. Film in diesem geteilten Universum von Marvel, also diesem Universum, was aus völlig verschiedenen Figuren besteht und deren eigenen Filmen, also irgendwie Iron Man, Thor und etc. pp. Und ja genau, die Grundstory von diesem Film spielt ganz klar nach allen anderen 13 Filmen und beschäftigt sich hauptsächlich mit den Folgen, was passiert ist, was das mit sich bringt, wenn Superhelden anfangen aufzutauchen und irgendwelche Superschurken zu bekämpfen und dabei eben halbe Städte zerstören oder auch Leute dabei sterben. Und das ist so die Grundidee dieses Films, dass die Leute, eben Captain America und seine ganzen Leute, seine Crew, wie man das sagen könnte, also ob das jetzt Iron Man ist oder Scarlet Witch oder wer auch immer, die alle sollen sich dafür verantworten. Und man überlegt, was man machen kann und möchte eigentlich eine Art Gesetz verabschieden, das dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, sodass man ein bisschen mehr kontrollieren kann, wann diese Leute agieren dürfen und wann nicht. Und es gibt hier einfach zwei grundlegend verschiedene Ansätze. Also eigentlich nicht grundlegend verschieden, aber zwei verschiedene Seiten, sage ich mal. Und das sind in dem Fall eben Steve Rogers, der Captain America, und Tony Stark, auch wieder gespielt von Robert Downey Jr., als Iron Man. Und der eine ist eben sehr für diese Sache und findet diese Gesetzesregelung und diese Bürokratisierung eigentlich ganz sinnvoll an dieser Stelle. Und der andere eben, in dem Fall Captain America, findet das nicht so gut. Das führt dann eben zu Konfrontationen zwischen diesen beiden und fordert auch alle anderen Mitglieder auf, sich für gewisse Seiten zu entscheiden. Also wenn ihr irgendeinen Trailer oder irgendeinen Poster dazu gesehen habt, seht ihr ja schon dieses sehr klare Line-Up, wie sich da zwei Fronten bilden. Und das ist so die Grundhandlung von dem Ganzen. Mehr braucht man dazu wirklich nicht zu sagen, so viel mehr ist es auch nicht. Und kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Casting nach wie vor hier gut funktioniert bei den Marvel-Filmen. Also man hat hier einfach sehr, sehr viele ziemlich gute Schauspieler vereint auf ein eigentlich sehr albernes Universum und eine sehr alberne Prämisse. Wenn man jetzt mal da ganz zynisch ist mit Comicfilmen, das ist eben alles etwas leichter. Und man hat hier einen Haufen Leute aus dramatischen Schauspielhintergründen vereinen können. Also auch ein Don Cheadle, der hier völlig lächerlich kleine Rolle eigentlich hat. Und eigentlich ein relativ guter und bekannter Schauspieler auch ist, der sich aber eben hier in einer ganz kleinen Rolle eigentlich versteckt. Auch Paul Rudd als Ant-Man ist jetzt da mittlerweile dabei und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das Casting ist wieder ziemlich gut. Da hat sich ja auch nicht wirklich viel geändert. Die einzige Neuerung, die es gibt, und das ist jetzt eigentlich auch kein Spoiler, also ich gehe natürlich hier davon aus, dass ihr ein bisschen die Trailer gesehen habt und so, dann ist das ja auch kein Spoiler, denn in diesem Film kommt nun erstmals Spider-Man vor. Manche sagen jetzt, wieso erstmals? Es gibt irgendwie 5 oder 6 Filme mit dem Kerl. Ja, das stimmt, Aber diese ganze Comic-Buch-Filmreihe, das alles ist ja sehr kompliziert mittlerweile, weil es gibt ein grundlegendes Comic-Label Marvel. Die haben viele Figuren rausgebracht in Comic-Form oder tun es immer noch. Nur in der Filmversion sind diese Rechte an sehr verschiedene Stellen verkauft worden. Und das eigentliche Marvel Entertainment oder wie auch immer die sich nennen, diese große Firma, das ist Teil von Disney. Und die haben Rechte zu sehr, sehr vielen Figuren behalten, aber lustigerweise eben nicht eigentlich zu den Figuren, die ursprünglich eigentlich die bekannteren waren. Eben Spider-Man ging an Sony und wurde an diese Leute verkauft und an diese Firmen. Und eben dann auch Sachen, wie wir gleich zu sprechen kommen, auch die X-Men und so. Das ist eigentlich alles Marvel. Und innerhalb der Comics ist das auch alles ein Universum, in dem diese Figuren agieren miteinander. Aber ja, das ist natürlich in Filmform eigentlich nicht machbar. Und das ist das Besondere an diesem Film, dass sich hier zwei große rein kommerziellen Firmen wie Disney und Sony zusammengesetzt haben und sich darauf geeinigen konnten, dass der eine dem anderen eine Figur leiht und sie hergenommen werden kann in dessen Universum von dem anderen. Gut, Sony war insofern motiviert, dass die letzten Spider-Man-Anläufe nicht sehr gut ankamen und nicht sehr gut waren, scheinbar. Also ich habe beide nicht geguckt, die Andrew Garfield-Teile, haben mich einfach nicht interessiert. Und dementsprechend hat man jetzt hier diese Rolle wieder neu besetzt und das als letzter Punkt zum Casting. Tom Holland spielt diese neue Version des Peter Parker, des Spider-Man. Ich kenne den Kerl persönlich gar nicht, ist auch ein recht junger Schauspieler, zumindest wirkt er so. Und kann man hier auch auf jeden Fall sagen, super Casting wieder. Hier hat man sich wieder getraut, auch jemanden zu nehmen, der nicht so bekannt ist. Das ist generell das, was Marvel sehr gut gemacht hat. Natürlich war da viel Glück auch dabei an manchen Stellen, würde ich behaupten. Aber sich zu trauen, nach wie vor, nach all diesen, nach 13 Filmen, immer noch teils komplett unbekannte Schauspieler zu nehmen und zu sagen, wir geben dir eine ganz berühmte Figur und die musst du jetzt verkörpern. Das ist was, was eigentlich untypisch für Hollywood an sich ist, finde ich. Also in der Regel läuft es da so ab, dass man absolut auf Nummer sicher geht. Aber das Gute ist eben, dass das scheinbar damals, das sind wahrscheinlich immer noch die Früchte, die da getragen werden. Das war beim allerersten Film aus dieser Reihe, beim ersten Iron Man-Teil so, dass der Regisseur damals, Jon Favreau, eigentlich ziemlich dafür kämpfen musste, Robert Downey Jr. als Iron Man zu besetzen. Heute würden die Fans dieser Reihe sagen, sie können sich gar keinen anderen Schauspieler mehr vorstellen in dieser Rolle. Damals war das Studio absolut dagegen und Jon Favreau musste sich da ziemlich aus dem Fenster lehnen und einsetzen, dass er dieses Casting durchbringen konnte. Und vielleicht ist das eben noch immer der Punkt, wo man jetzt so weit ist und sagt, ja, das hat damals funktioniert, wir müssen das einfach durchziehen weiterhin und neue, frische Gesichter besetzen. Und das hat man ja auch im Großen und Ganzen gemacht. Auch ein Chris Evans hatte eigentlich nicht die Riesenkarriere vorher. Eben war in einer eigentlich nicht sehr guten Fantastic-Four-Verfilmungen, also war das sowieso schon schwierig oder grenzwertig zu sagen, wir besetzen so einen Schauspieler neu in unserem Superhelden-Universum. Und all diese kleinen Dinge hat man gemacht. Natürlich gab es auch eher sichere Wetten dabei, also eine Scarlett Johansson zu besetzen, ist sicher nie verkehrt in der Regel. Und deswegen fand ich aber trotzdem das wirklich gut und nach wie vor lobenswert, dass man sich hier traut, ganz frische neue Gesichter zu nehmen, wodurch man natürlich auch den Vorteil hat, dass man diese wahrscheinlich durch einige Verträge relativ für viele Filme verbuchen konnte und die natürlich auch noch nicht so ganz so teuer sind. Aber trotzdem immer ein Risiko für einen Major-Hollywood-Film, eine wichtige Figur zu nehmen und zu sagen, wir setzen euch einen kompletten Nobody vor die Linse. Das fand ich auf jeden Fall gut und eben, er ist auch gut. Der Tom Holland, sei es dem Skript der Russo Brothers geschuldet oder dem Schnitt oder was auch immer, ist mit die witzigste Stelle im Film, wenn Spider-Man auftaucht. Und ich eben war von den Andrew Garfield-Filmen schon in den Trailern nie so begeistert. Ich fand die Tobey Maguire-Teile ganz in Ordnung, aber auch das war jetzt nichts ja, Außergewöhnliches. Und hier ist auf jeden Fall das Potenzial zumindest da, dass wenn man den ersten Solo-Spider-Man-Film fährt, dass das ja jetzt das ist, was auch die Comic-Fans sich wünschen und was auch ich mir von ja, so einer Figur und so einer Idee erwarte, von jemandem, der ja eigentlich ein Teenager ist und an Seilen durch die Gegend schwingt und einfach sich mit Superschurken anlegt. Also das hat man einfach gut getroffen, diese Idee hinter dieser Figur. Und auch ansonsten ist der Film sehr, sehr gut geworden, kann man einfach so mal allgemein formulieren. Die Action ist natürlich in solchen Superheldenfilmen für viele immer sehr wichtig. Auch die haben die Russo Brothers wieder ziemlich gut hingekriegt. In The Winter Soldier, den sie ja auch gemacht haben, war das alles natürlich etwas natürlicher, sage ich mal, etwas mehr an die Realität gebunden, dadurch, dass nicht so viele fantastische Figuren da mit drin waren. Hier wird es natürlich vom Spektakel her deutlich extremer. Also eben auch ein Ant-Man kommt vor, der ja durch seine Verkleinerungsfähigkeit und so ganz anderes Moveset hat, wenn man das mal so betiteln soll, als eben jetzt ein Iron Man oder wer auch immer. Und es gibt da auf jeden Fall ein, zwei große Szenen, ohne was vorwegzunehmen, gibt es eine Szene am Flughafen, die sehr, sehr beeindruckend ist und toll gemacht ist. Und eben aber unterhält. Also es ist bei Marvel nach wie vor, bleibt man sich dem treu, auch wenn hier eine Konfrontation jetzt zwischen Superhelden ja, inszeniert wird. Man bleibt sich dem Motto treu, dass es größtenteils leichte und lockere und erfrischende Unterhaltung ist und man nicht, ja, keine Ahnung, das Gefühl hat, dass sich hier Leute ernsthaft verletzen wollen. Also das heißt nicht, dass es das nicht trotzdem passiert, aber zumindest wirkt es nicht ganz so ja, verbittert oder erbittert, wie diese Personen miteinander umgehen in den Kämpfen. Und man sich deswegen auch hier eben kreativ auch ein bisschen Freiheit nimmt und eben ausprobiert, was kann ich mit solchen Figuren machen. Also das ist ja eigentlich auch eine gute Idee, immer mal wieder zu sich zu überlegen, hey, ich habe hier Superhelden, warum soll ich das nicht nutzen und die wirklich fantastische Dinge machen lassen? Das ist ja der Sinn dieses Genres irgendwo, auch wenn es um die Action-Szenen geht. Und eben ist in der Hinsicht auch wirklich gut. Der ganze Film hat eigentlich auch keine Längen, also es kam mir nicht so vor, dass es größere Stellen gibt, von denen ich dachte, boah, das braucht es jetzt nicht. Der Film eröffnet mit einer Rückblende auf eine Szene und diese Rückblende wird dann nochmal aufgegriffen später und fast nochmal in voller Länge wieder abgespielt. Das fand ich ein bisschen zu viel. Da dachte ich mir auch, okay, ihr müsst uns als Publikum, dürft ihr uns zutrauen, dass wir uns 1,5 Stunden lang Dinge merken können und das wäre auch völlig in Ordnung gewesen, aber wie gesagt, auch das ist eher eine Kleinigkeit. Also das Verrückte ist immer, wenn ich in einem Marvel-Film sitze und den so vor mich hinplätschern lasse und angucke und mir danach hinterher denke, ja, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht irgendwie was, was die filmische Welt verändert hat. Und das tun sie nach wie vor nicht. Also außer, was ich echt sagen muss, wo ich absolut geflasht bin, ist von diesen Special Effects mittlerweile, wie man Schauspieler verjüngert. Das kommt in dem Teil auch wieder vor und das hat man bei Ant-Man mit Michael Douglas schon gemacht. Und es ist natürlich noch nicht so ganz echt. Also man hat immer noch diesen Moment, wo man sagt, oh, das ist jetzt komisch. Ist das jetzt, das ist ja nicht wirklich die Person und so sieht die Person heute nicht mehr aus. Aber trotzdem an sich, die Qualität, die man da mittlerweile reinpackt, ist beeindruckend. Und für mich kommt das ein bisschen aus dem Nichts. Also man hat ja mit Figuren wie Gollum in den Herr der Ringe-Teilen und so es geschafft, generell lebensechte Kreaturen zu erschaffen. Aber dass man jetzt tatsächliche Menschen nimmt und die verjüngt und das so gekonnt hinkriegt und schon so gut, natürlich noch nicht perfekt, aber schon so gut, ist beeindruckend. Das hat man bei Tron Legacy mit Jeff Bridges noch gemacht und da war es noch sehr holprig. Also da gab es noch ganz klare Stellen, wo ich gemerkt habe, puh, jetzt macht man das Bild einfach ein bisschen unscharf, damit man nicht merkt, dass diese Figur einfach etwas unecht wirkt. Und hier bei diesem Marvel-Film, da trauen sie sich, diese Leute auch in Nahaufnahme zu bringen, diese komplett am Computer generierten, verjüngten Versionen von irgendwelchen Schauspielern. Und es ist nicht übel, also es ist wie gesagt noch nicht perfekt, aber Respekt, was da mittlerweile möglich ist. Also noch ein paar Jahre und dann können Schauspieler böse gesagt sterben und man kann die komplett ersetzen am Computer und sie einfach weiter leben lassen, also nicht ohne. Nun, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ich bin etwas abgeschweift, ist eben die Sache, dass mit mir das immer so geht nach Marvel-Filmen, dass ich mir denke, nicht übel, aber nichts eben Weltbewegendes und das ist in gewisser Weise ja auch so, es sind einfache Popcorn-Filme. Aber eben, und deswegen wollte ich diesen Vergleich auch machen und in gewisser Weise auch den Vergleich mit Batman vs. Superman, der ja im März bereits anlief, zu dem wir ja auch ausführliche Kritiken geführt haben hier. Aber an sich fand ich es interessant, mir dessen wieder bewusst zu werden, dass es ein Genre ist, dieses Superhelden-Genre, das momentan in den letzten paar Jahren extrem ausgereizt wird und jedes Jahr kommen immer mehr Filme raus. Ich weiß gar nicht, in diesem Jahr, in 2016, kommen Pi mal Daumen jetzt geschätzt von mir 6 oder 7 Filme raus mit der Thematik. Also das ist schon richtig viel mittlerweile. Das ist schon echt ein bisschen anstrengend irgendwo. Und umso stärker ist zumindest bei mir auch mittlerweile ja die Einstellung zu dem Ganzen und auch ja auch die kritische Einstellung zu diesen Filmen. Also ich gucke da mittlerweile deutlich genauer hin und denke mir so, ja, also wenn ihr nicht wirklich eine Daseinsberechtigung habt, dann lasst es doch mal lieber und macht mal lieber eine Pause. Und damit muss ich leider zu dem zweiten Film kommen, um auch X-Men hier in dieses Gespräch mit reinzuholen. X-Men Apocalypse, da geht es ganz grob drum. Es ist wieder eine Fortsetzung aus dem X-Men-Universum. Es bleiben dieselben Schauspieler, die man besetzt hat als die jüngere Version der ursprünglichen Superhelden. Also ursprünglich waren das ja Patrick Stewart oder Ian McKellen in diesen wichtigen Rollen. Und man hat ja von denen dann irgendwann einen Reboot angefangen, kann man so sagen, oder so eine Vorgeschichte mit jüngeren Darstellern, also dann in dem Fall eben James McAvoy und Michael Fassbender. Und abseits dessen natürlich, dass Michael Fassbender für mich Pflicht ist und jeder Michael Fassbender-Film von mir geguckt werden muss, fand ich an sich immer das X-Men-Universum mit eins der interessantesten oder generell auch heute noch würde ich sagen, finde ich von diesen Superhelden-Ansätzen, die wir in Kinoform bekommen. Ich bin nämlich kein großer Comicbuchleser. Finde ich die X-Men bis heute eigentlich am interessantesten, weil ich das total gut finde, dass man sich hier von Anfang an dazu entschieden hat, oder so ist es halt in den Comics auch schon, diese Figuren wirklich in der echten Welt leben zu lassen im Grunde. Also bei den Avengers und so, da sagt man, hey, wir sind jetzt mal in New York und so, aber letzten Endes nimmt es keinen Bezug auf unsere Welt und auf unsere Kultur in der Hinsicht. Und das war bei X-Men schon immer das Ausschlaggebende und das Interessante, eben in Form der Figur des Magneto, dass man gesagt hat, okay, das ist eine Figur, dessen Eltern in Auswitz damals im Nazi-Deutschland zu der Zeit, also war ja nicht in Deutschland, aber eben während dieser Nazi-Diktatur, dass die Eltern dieser Person umkommen und er dadurch eben ja erlebt und er überlebt es und dadurch eben erlebt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie irgendjemanden ausgrenzen wollen oder irgendjemanden nicht mögen und nicht akzeptieren, wie er ist. Und diese Figur war da deswegen für mich auch immer eine sehr interessante Person und ein sehr, sehr interessanter Gegner vor allem, weil das war ja immer der Bösewicht in den X-Men-Filmen. Und ich fand das immer richtig, richtig gut, weil der eine Motivation hatte für das, was er tat. Und fast nachvollziehbarer eigentlich bis heute für mich als die Guten dann. Weil warum soll ich noch, ja, auf das Gute bauen im Menschen oder daran glauben, wenn ich erlebt habe, wozu Menschen fähig sind und was für Gräueltaten sie begehen, weil sie ja anders Denkende oder Menschen, die anders sind, nicht akzeptieren. Und ja, das fand ich bei X-Men immer das Beeindruckende oder das Interessante. Und das hat man auch konsequent mit den Filmen weiter durchgezogen, dass man immer wieder konkrete historische Events eingebaut hat in dieses Universum. Natürlich dadurch auch sehr stark verändert. Also in X-Men First Class war die Kuba-Krise, wurde mit eingesetzt und solche Geschichten. Und das eben auch bei jetzt dem letzten Zukunft ist Vergangenheit, hat man den Vietnamkrieg mit eingebaut und so. Und ich finde das aber extrem gut und ich finde das sehr mutig und interessant, dieses Ding beizubehalten. Man könnte es ja einfach rausnehmen ohne Probleme. Aber für mich ist das der Kern, wo sich X-Men absetzt von den anderen Franchises, die man so hat. Nur natürlich gelingt das auch nicht immer. Es gibt natürlich definitiv Filme im X-Men-Universum, die überhaupt nicht für mich funktionieren und auch für viele andere nicht. Also prominentestes Beispiel ist natürlich X-Men Origins Wolverine. Ein absolut katastrophaler Film. Auch The Wolverine selber fand ich nicht besonders gut. Und auch von den X-Men-Filmen finde ich nicht alle gut. Aber zumindest die letzten beiden, also First Class und ich glaube, Erste Entscheidung hieß er im Deutschen. Und auch Zukunft ist Vergangenheit, Days of Future Past, sind beide in ihren Ansätzen sehr, sehr interessant gewesen. Und fand ich eben für das Genre natürlich, dass sie bedienen. Und natürlich hat man auch hier wieder ein super Casting. Also eben habe ich schon erwähnt, James McAvoy, Michael Fassbender. Und eben, es wurden dann immer mehr andere Schauspieler eingebunden. Eine Jennifer Lawrence, eigentlich bevor sie noch so richtig bekannt war, wurde schon dort gecastet. Und immer so weiter. Nicholas Hoult ist ja in den neueren Teilen auch dabei als Beast. Und in der Hinsicht muss sich auch das X-Men-Universum nicht vor dem ja, Disney Marvel Cinematic Universe verstecken. Super Schauspieler, also auch Schauspieler teilweise. Wenn ich mich hier rein nach dem Schauspieleraufgebot entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für die X-Men entscheiden. Weil ich finde, James McAvoy und Michael Fassbender haben beide auch eine super Chemie miteinander und es sind richtig, richtig gute Schauspieler. Und deswegen schmerzt es mich umso mehr festzustellen, dass dieser dritte Teil in dieser neuen Trilogie für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Also es ist ein Spektakel. Ich habe dann im Nachhinein einige Interviews mit dem Regisseur und mit den Drehbuchschreibern gelesen und man hat sich immer wieder auch dazu geäußert und gesagt, ja, das wird dieser dritte Teil, X-Men Apocalypse, wird ein Spektakel à la Roland Emmerich, eine richtige Naturkatastrophe von einem Film. Und das ist auch genau das, wo ich den Finger drauf legen würde und würde sagen, genau das funktioniert für mich nicht. Oder beziehungsweise es war für mich einfach nicht interessant. Ich bin einfach an einem Punkt vielleicht angelangt in Filmen, dass diese reine Action und die reine CGI-Zerstörung von Umgebungen und sonst was, das gibt mir gar nichts. Das ist immer das Problem gewesen, was ich auch mit Man of Steel hatte. Das hat für mich keinerlei ja, Wirkung, wenn man es nicht an irgendwas Emotionales dranhängt und sagt, okay, eben wir zerstören jetzt vielleicht irgendwas, was ihr lange kennt oder wo ihr zu irgendeine emotionale Beziehung aufgebaut habt, zu irgendwelchen Personen oder zu irgendwelchen Gebäuden, die man über mehrere Filme hinweg gesehen hat oder so, was ja in diesen Franchises super machbar ist. Und das ist eben bei diesem Film echt das Problem, dass das schon mal gar nicht funktioniert. Also hier fliegen eigentlich konstant an gewissen Stellen irgendwelche CGI-Haufen durch die Gegend. Das soll dann besonders episch wirken. Für mich ist es ist einfach nur noch Greenscreen. Das heißt, da ist überhaupt nichts Reales mehr. Das ist dann auch irgendwann eben, es ist gar keine echten Orte mehr, an denen sie sich befinden. Dann irgendwann, es sind dann nur noch irgendwie halb zerstörten Ruinen. Ja, also für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Und es liegt halt auch daran, leider, dass dieser Film unfreiwillig an manchen Stellen witzig ist. Und liegt hauptsächlich an der Art, wie man hier den Bösewicht inszeniert hat. Das ist eben Apocalypse, gespielt von Oscar Isaac, ein super Schauspieler, der hier auch völlig verloren reingeheizt wird. Verstehe ich überhaupt nicht, warum man überhaupt einen bekannten Schauspieler genommen hat für eine Figur, die zu 99% unter Make-up verschwindet und auch dann keinerlei, ja, besondere schauspielerische Herausforderung bekommt und auch nicht die Möglichkeit bekommt oder vielleicht auch nicht gewählt hat, kann natürlich auch sein, irgendwas Einzigartiges mit der Figur zu machen. Also Apocalypse ist unglaublich vergesslich für mich, was die Erinnerung an diesen Film angeht. Also man hat sich hier schon Gedanken gemacht. Also das ist ja, also Apocalypse ist ein Bösewicht und der ist sowas wie der erste Mutant, den man kennt in der Welt. Also der Film beginnt, ich weiß nicht, 3500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, bei den Ägyptern. Und eben, taucht schon Apocalypse auf. Und der hat halt irgendwie lebt der immer wieder erneut und erneut. Also das ist jetzt kein Spoiler, das ist wirklich in den ersten 5 Minuten des Films. Apocalypse transferiert immer, wenn sein Körper am Sterben ist, transferiert er seinen Geist in einen neuen, jungen Körper. Und so überdauert der Jahrhunderte und Jahrtausende, dieser Kerl. Und eben, das Problem ist einfach, dass der halt dementsprechend, vielleicht wollte man einfach klar machen, wie außergewöhnlich der ist oder sich auch halbwegs an die Comics halten. Apocalypse sieht nämlich in den Comics auch sehr abgefahren aus, also nicht sehr menschlich. Der hat zwar einen Mund und Augen und so, aber ist im Grunde, hat er einen rechteckigen Schädel in den Comics und rote Augen oder was auch immer. Also sehr abgespaced, wie der in Comics aussieht. Und das wollte man natürlich auch irgendwie erhalten, beziehungsweise erwartet man auch, dass man das irgendwie erhält. Aber es wirkt leider gar nicht so natürlich. Es wirkt einfach wirklich, als hätte man Menschen genommen und Make-up auf ihn drauf geschmiert und ihm ein echt albernes, ja, Plastikkostüm angezogen. Also das Kostüm wirkt unglaublich unecht, was der anhat. Also nicht für einen Moment kann ich mir vorstellen, dass der selber das tragen würde, weil es bequem ist oder irgendwas. Also hier hat man echt völlig ins Klo gegriffen und das ist das Problem. Immer wenn Apocalypse in einer dieser Szenen auftaucht und eigentlich dieser bedrohliche Gegenspieler sein soll, ich musste immer wieder unwillkürlich lachen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, das hat niemanden im Kino sonst gestört. Auch ein Kollege saß neben mir, wir beide immer wieder haben wir geschmunzelt und gekichert, wenn Apocalypse auftaucht und irgendwelche bedrohlichen Dinge von sich gibt. Liegt auch ein bisschen daran, was man sich ganz bewusst ausgedacht hat. Dadurch, dass das eben ein Wesen ist, was seit vielen Generationen besteht, hat man sich ja entschieden, die Stimme von Oscar Isaac, von dem Schauspieler, zu nehmen, also natürlich jetzt in meiner Form eh in synchronisierter Fassung, aber eben auch im Original, und diese Stimme mit mehreren Mikros aufzunehmen und dann diese einzelnen Spuren, die dann erfasst wurden, jeweils anders abzumischen und zu verdrehen, sodass da irgendwie so drei, vier Stimmen immer auf einmal sprechen, wenn Apocalypse spricht, um zu verdeutlichen, also eigentlich eine kreative, interessante Idee, zu sagen, zu verdeutlichen, hey, hier ist immer, das sind so viele Leben schon in diesem Menschen drin und das sind so viele verschiedene Personen eigentlich schon, die er angenommen hat, das spiegelt sich in seiner Stimme wieder. Ist an sich eine interessante, gute Idee auf dem Papier. Nur es klingt halt, zumindest in der deutschen Synchronisation, ganz komisch und dadurch auch immer diese Sätze, die er sagt, sind auch sehr platt und auch die Dialoge sind natürlich, die Apocalypse gibt, eigentlich total bescheuert. Der redet immer nur von ja, wir müssen eine neue Welt erbauen. Und so viel mehr sagt er in dem ganzen Film eigentlich nicht. Und es wirkt dann einfach ein bisschen lächerlich an manchen Stellen. Und eben auch in Bezug auf seine Dialoge ist auch seine Agenda und was diese Figur eigentlich machen möchte innerhalb dieses Universums nicht sehr nachvollziehbar. Also mit einem Halbsatz wirft man eigentlich immer wieder nur so ein, warum er das tun könnte. Aber das bleibt dann schon sehr der Interpretation überlassen und auch die ist nicht logisch. Also es gibt dann leider, also es wird ihm eine These in den Mund gelegt, aber ein Argument dafür in keinster Form eigentlich, und das ist dann halt ab einer gewissen Stelle sehr sinnlos, weil die Zerstörung zunimmt und man sich sagt, was will er eigentlich genau? Und deswegen fand ich das interessant, auch X-Men mit Marvel zu vergleichen in dem Fall, weil X-Men eigentlich an einem anderen Punkt gerade in ihrer Storyline steckt, was die Inszenierung angeht. Also bei den Marvel-Filmen, wer die gesehen hat, weiß, dass da seit längerer Zeit auch ein sehr extremer Bösewicht aufgebaut wird, der immer mal wieder in Erscheinung tritt in einigen der Filme oder in den Abspannszenen. Das ist eben Thanos. Und Thanos wird, oh, schieß mich tot, ich glaube 2018 oder 2019 kommt der erste Teil dann raus, wo diese Figur auftaucht. Und diese Figur selber würde ich sehr mit Apocalypse vergleichen. Das sind beides keine Menschen mehr, das sind eben im Grunde blaue oder lila farbene Wesen, die eben sehr bedrohlich wirken sollen, also einfach irgendwelche Aliens im Grunde. Und Marvel hat sich zumindest innerhalb der Filme jetzt entschieden, das eine komplett animierte Figur zu machen, die mit Motion Capturing dann wieder sehr menschlich wirken soll oder zumindest real wirken soll. Und das sieht zumindest bisher ganz gut aus bei Marvel, aber fairerweise hat man nicht viel Kontext bei Marvel. Also man sieht diese Figur nie in einem natürlichen irdischen Setting, also es sind immer irgendwelche Weltraumszenen und dadurch kann man es nicht vergleichen. Vielleicht wird das bei Marvel auch ganz katastrophal und man denkt sich, oh, das wirkt ja total unecht oder total lächerlich, wie diese Figur dann im Verhältnis zu anderen, ja, normalen Dingen wirkt. Also bei X-Men war es auf jeden Fall so. Also Apocalypse, wenn in Erscheinung tritt oder auch mit anderen Leuten in Kontakt tritt, und das Lustige ist, dass diese Figur auch noch ihr Umfeld total verändert in der Hinsicht. Also der hat irgendwie, auch generell hat Apocalypse irgendwie Kräfte in diesem Film, gerade so wie es dem Drehbuchautor passt. Also regelmäßig hat er andere Fähigkeiten und es wird eigentlich nie so wirklich gesagt, was da los ist. Mit einem Halbsatz wird erklärt, ja, er hat sich Fähigkeiten angesammelt über die Jahre hinweg. Ja, gut, schön, bringt uns jetzt auch nicht so viel, weil wenn ein Bösewicht so gar nicht definiert ist, aber der ultimative Gegner ist und aber man eigentlich in jeder Szene immer wieder darauf hindeutet, dass der kann, was er gerade will, dann ist irgendwann so die Bedrohung weg, weil man sich sagt, na gut, also entweder gewinnt er sowieso, weil er einfach völlig overpowered ist, oder sie lassen ihn einfach an irgendeinem Punkt plötzlich schwächeln, ohne Erklärung, und lassen einfach plötzlich zu, dass er verliert. Und eben der Film bekommt genau das leider nicht so ganz hin am Schluss, dass diese Balance, ja, da dann ja eine Begründung für zu geben, wie das alles dann ausgeht und wie dieser finale Kampf letzten Endes aussieht, ist alles sehr willkürlich und es ist wirklich so, als wenn man auf eine Stoppuhr geguckt hätte und gesagt, okay, jetzt haben wir, keine Ahnung, 2 Stunden, 10 Minuten rum, lass mal aufhören. Und dann ist halt einfach ab dem Punkt ist dann einfach erreicht, wo man sagt, okay, und jetzt löst sich das Ganze auf, ob mit Sinn oder nicht, ist egal. Und das ist eben vor allem im Hinblick auf die Kräfte dieser Figur klar ersichtlich, dass das keinerlei Sinn oder Logik hat. Ja, also wie gesagt, zusammenfassend ist Apocalypse als Gegenspieler und als Namensgeber für diesen Film einfach etwas albern und lächerlich und gerade wenn ich dann eben diesen Vergleich zu Marvel ziehe, zu Disney Marvel, fällt es mir dann eben erst wieder auf. Und dann erinnere ich mich immer erst wieder daran, was ich in Anführungszeichen in den Marvel-Filmen schon habe. Und da fast schon als ja, gegeben voraussetzen und mir sagen, ja, das kann ja auch nicht schwer sein, das hinzukriegen, also verlange ich mehr. Aber gerade an so Beispielen wie Batman vs. Superman und dem leider neuesten X-Men-Teil, merkt man, wie viel Potenzial man da immer hat zu scheitern. Und auch X-Men macht diesen Fehler jetzt in dem Film, finde ich vor allem, fällt mir das erst so stark auf, dass die auch irgendwie so ein bisschen so ein Catch-up-Spiel mit Marvel spielen. Also nochmal zur Erklärung: Diese Disney-Marvel-Filme, das hat 2008 angefangen. Man hat einen einzigen Film gemacht, Iron Man. Das war eine Figur, die auch zu dem Zeitpunkt den Zuschauern nicht bekannt war, die selbst in den Comic-Universen schon eher nicht so der obercoole Typ war und immer so ein bisschen, ja, so ein Superheld zweiter Klasse. Und man hat sich das getraut, das mit dieser Figur zu machen, auch natürlich, weil man natürlich nicht Rechte zu allen Figuren hatte, die man sonst so eigentlich hätte. Eben kein Spider-Man, keine X-Men-Figuren. Und hat diesen Film gemacht und hat einfach mal gesagt, hey, aus Spaß, wir packen am Ende dieses Films eine kleine End-Credit-Scene rein und spielen darauf an, dass wir was ganz Großes machen wollen. Dieser Film hätte ja komplett floppen können und alle hätten gelacht und hätten gesagt, oh mei, und die haben auch noch am Ende gedacht, sie kriegen eine Fortsetzung und nichts ist passiert. Ähnlich wie zum Beispiel als Gegenbeispiel Green Lantern. Gleiches Prinzip, auch End-Credit-Scene mit hier ist der große neue Bösewicht und nichts ist passiert, weil dieser Film absolut gefloppt ist. Auf dieses Risiko musste sich dieses Studio ja einlassen. Und das ist das, was ich halt nach wie vor fast ein bisschen unglaublich finde, dass man das damals gemacht hat, weil auch Iron Man 1 hat schon Geld gekostet und zwar nicht zu knapp. Also natürlich hat das Budget zugenommen mit jedem Teil, aber wenn man sich den heute anguckt, der Film sieht nicht billig aus oder irgendwas, also es war auch nicht billig. Und auch hier hat man ja schon teilweise sehr namhafte Schauspieler vereint. Eben Jeff Bridges oder eben Gwyneth Paltrow auch in der Nebenrolle und solche Sachen. Und das ist halt das, wo Marvel dann aber die Geduld bewahrt hat. Und dann haben sie gesehen, okay, das war jetzt sehr erfolgreich. Okay, dann machen wir jetzt den nächsten Superhelden und diesen nächsten Teil in dieser Story. Und haben das nach und nach immer wieder gemacht. Jedes Jahr kamen ein oder zwei Filme raus. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele dann pro Jahr rauskamen. Und auch nicht jeder davon war perfekt. Also eben, der Hulk-Film wurde nicht so gut angenommen. Und dann wurde das noch neu besetzt und Edward Norton hatte keine Lust mehr. Auch der erste Captain America kam nicht so gut an. Ich fand den zum Beispiel gar nicht gut, den ersten Captain America. Und all diese Geschichten. Und Iron Man 2 ist sogar, wurde richtig zerfetzt. Also wenn man mal überlegt, das sind die Filme jetzt alle aus der ersten Phase und dann kommt noch Thor dazu. Und davon wurde sicher die Hälfte nicht besonders gut bewertet. Aber man hat die Ruhe bewahrt und sich gesagt, okay, wir haben hier noch einiges in der Hinterhand, aber wir schmeißen jetzt nicht alles aus Verzweiflung und aus Angst, dass wir floppen, auf einmal raus, sondern wir bleiben ruhig und überlegen uns, wie wir das jetzt alles hinkriegen, wie wir das am besten machen. Und wir haben eine Struktur, wir haben einen kleinen Plan und den ziehen wir jetzt erstmal durch, bis, klar, bis der Stecker gezogen wird und die Leute sagen, sie wollen das nicht mehr. Und das ist für Hollywood schon einzigartig bisher. Also die Geduld zu haben und zu sagen, wir bauen eben jetzt mittlerweile über 8 Jahre hinweg ein cineastisches Universum aus unseren Figuren auf. Und allein schon dann diese Mammutaufgabe, diese Figuren irgendwann alle zusammenzubringen und dass das auch zusammenpasst und dann nicht manche Sachen überhaupt nicht miteinander funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, die bemerkenswert ist, wenn man überlegt, dass immer wieder andere Leute die Drehbücher geschrieben haben, immer andere Leute Regie geführt haben bei jedem Film. Und trotzdem am Schluss alles sich zusammen, das alles zusammengepasst hat. Dafür muss man ihnen einfach Respekt zollen und auch eben vor allem für die Geduld und zu sagen, wir packen nicht alles in einen Film, wir stopfen nicht alles voll, sondern wir geben Zeit, dass sich diese Sache entwickelt. Und das ist das, was natürlich mein größter Kritikpunkt an Batman vs. Superman war, dass man sich diese Zeit überhaupt nicht nimmt und man sieht halt an Marvel, wie viel Geld diese Filme jetzt mittlerweile einspielen und denkt sich, oh, von dem Kuchen wollen wir aber auch wirklich gerne ein Stück abhaben. Gut, wie machen wir das? Wenn wir jetzt 2016 anfangen und uns hier auch die 8, 9 Jahre Zeit nehmen, dann wären wir ja nicht mehr fertig. Und am Ende ist der Hype vorbei und dann war das alles umsonst, diese Zeitinvestition. Und deswegen ist DC und eben leider jetzt auch 20th Century Fox scheinbar dazu nicht bereit und da denkt sich, du, ein einzelner Film muss immer gleich 3 oder 4 andere Filme lostreten und dementsprechend viel müssen wir reinstopfen an Figuren und an Anspielungen. Und das macht leider auch wieder, auch jetzt nun auch bei X-Men, dieser Apocalypse, Days of Future Past, der letzte Teil noch, der auch schon in dieser Marvel-Welle, in diesem Hype rauskam, der hat das noch relativ gut unter Kontrolle gehabt, zu sagen, das ist ein Film und der steht erstmal für sich und dann gucken wir mal, was passiert. Und man hat sich eben hier geschickterweise gedacht, hey, wir haben doch viel früher als Marvel angefangen mit X-Men 1, ich weiß nicht, wann der war, 2000 oder so. Nutzen wir das doch, dass wir eigentlich 8 Jahre vor denen angefangen haben und nehmen diese alten Figuren mit rein. Und dann wirkt das auch nicht vollgestopft oder so, sondern dann passt das ja zusammen, weil wir diese Figuren über Zeit und so kennengelernt haben in Ruhe. Jetzt in diesem neuen Teil müssen viele neue Superhelden scheinbar vorgestellt werden oder auch alte, die eben neu besetzt wurden. Weil, ja, also unter anderem James McAvoy und Michael Fassbender, das sind Schauspieler, die hatten Verträge über 3 Filme. Haben zum Teil aber geäußert, sie würden auch mehr machen, wenn das Drehbuch stimmt. Aber theoretisch enden mit diesem Film die Verträge für einige der Hauptdarsteller. Jetzt hat man sich wahrscheinlich gedacht im Studio, okay, scheiße, was aber in dem nächsten Teil keiner von unseren Major Stars, unseren Hauptdarstellern und unseren wichtigsten Zugpferden zurückkommt, da müssen wir ja von vorne anfangen. Oh, das ist ja voll doof. Müssten wir uns wieder voll viel Zeit nehmen und das alles in Ruhe aufbauen? Das wollen wir nicht. Deswegen muss das alles noch in diesen X-Men Apocalypse mit rein. Also so am Schluss wirklich so die letzten 10 Minuten dieses Films, oder es fängt natürlich viel früher schon an, aber so die letzten 10 Minuten sind komplett, wo man merkt, boah, also noch bildhafter könnte man ja nicht das Zepter weiterreichen an andere Figuren für den Fall der Fälle, dass Leute wie Michael Fassbender keinen Bock mehr haben oder James McAvoy. Und das finde ich extrem anstrengend. Also mich nervt sowas mittlerweile tierisch, wenn man am Schluss mir irgendwie in einem einzigen Film 12 neue Figuren vorstellt, gefühlt. Teilweise nicht mal neue Figuren, also eben zum Beispiel wurde die Figur Cyclops neu besetzt in X-Men Apocalypse und die gab es ja damals in den alten 3 Teilen. Und deswegen, ich kenne die Figur schon und man nimmt nur einen neuen Schauspieler und trotzdem wirkt es so erzwungen, dass diese Figur jetzt für mich von Relevanz sein muss als Zuschauer. Und das nervt mich ungemein, dass man bestimmte Dinge so inszeniert und auch so unlogisch inszeniert, dass ich als Zuschauer selber sage, naja, es macht jetzt eigentlich nicht wirklich Sinn, das Ganze, was jetzt hier vor sich geht. Aber mir ist schon klar, ihr müsst im nächsten Film etabliert haben bereits, dass Cyclops ein wichtiger X-Men ist. Und das ist zum Kotzen, wenn dann das dadurch dann das Drehbuch leidet, also auch die Story dadurch teilweise einfach, ja, so richtige Stopppunkte bekommt, wo man einfach sagt, nee, jetzt müssen wir einfach hier Szenen reinschneiden, die nichts mit der Handlung dieses Films zu tun haben und auch nicht die fi eigentlichen Figuren, die in diesem Film wichtig sind, weiterbringen. Aber wir müssen uns ja absichern für die nächsten Jahre. Und das macht man hier mit vier, fünf Figuren locker. Und das ist leider sehr, sehr schade. Großer, großer Pluspunkt, der tatsächlich trotzdem bei X-Men bleibt, den sie auch im letzten Teil schon hatten, ist natürlich die Figur des Quicksilver. Das ist die eine Figur, die sich ja lustigerweise auch 20th Century Fox mit ihren X-Men-Filmen und Disney mit ihren Marvel-Filmen, die teilen sich diese Figur. Frag mich nicht warum, ich verstehe das selber nicht mehr so ganz, wie das alles abläuft. Da hocken wahrscheinlich Anwälte den ganzen Tag und müssen irgendwelche Dinge klären. Auf jeden Fall gab es in den Disney-Marvel-Filmen eine Figur des Quicksilver und es gibt in den X-Men-Filmen eine Figur des Quicksilver. Zwei verschiedene Schauspieler. Dann gibt es noch so Regeln, dass das bei Disney darf das nicht ein Mutant genannt werden, sondern irgendwie ein Besonderer oder so ein Schmarrn. Auf jeden Fall ist das die eine Figur, wo 20th Century Fox das Ganze viel, viel besser angepackt hat. Und das haben sie auch in dem Teil wieder. Also diese Sequenz, also Quicksilver ist, für alle, die es jetzt gar nicht wissen, ist auch einer von diesen Mutanten und der kann halt richtig schnell laufen. Und dadurch, es ist natürlich ein bisschen unlogisch manchmal in manchen Stellen, weil er gar nicht läuft und trotzdem alles in Zeitlupe ist. Aber das ist eben, dem ist seine einzige Superkraft im Grunde, der kann so schnell laufen, dass die Leute das gar nicht sehen. Und das haben sie im letzten Teil unglaublich cool und unglaublich kreativ mit eingebaut, wie das wäre, alles aus dem seiner Perspektive zu sehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie sich da noch, dass sie da noch eins draufsetzen, aber das haben sie eigentlich schon im Grunde gemacht in dieser neuen Sequenz. Und vor allem auch noch ein kleiner Pluspunkt, den dieser ganze Film hat und den auch die X-Men-Filme immer hatten, zumindest die letzten, dass man sich dadurch, dass die nicht in der heutigen Zeit spielen, sondern in den 80ern jetzt wie der Teil, dass sie sich natürlich der Musik dieser Zeit, diese Musik dieser Zeit nutzen oder auch ganz andere Stücke mit einbauen. Also unter anderem mein Lieblingsklassikstück von Beethoven ist in diesem Film drin und solche Sachen. Und diese Musikszenen teilweise auch sehr effektiv einbauen. Es sind dann so wie kleine Musikvideos fast. Aber eben, und die Quicksilver-Szene, in dem der diese Figur aktiv wird, ist im Grunde ein kleines Musikvideo. Und das ist so unterhaltsam und so gut. Umso stärker fällt natürlich der Film vorne und hinten runter, wenn diese eine tolle Stelle drin ist. Und danach und davor immer wieder Sachen sind, wo ich sage, puh, also hier habt ihr beim Drehbuch echt nicht abspecken wollen und habt nicht euch mehr auf den Kern dieser Story konzentriert, habt euren Bösewicht etwas besser herausgearbeitet. Das ist einfach wirklich schade, dass das hier nach wie vor nicht verstanden wird, warum es bei Marvel funktioniert und eben man, gerade bei X-Men ist es so ärgerlich, weil die haben das ja schon hingekriegt. Die hatten doch schon Filme und Reihen, wo das alles voll gepasst hat von der Kontinuität und die Leute mochten die Filme und keiner hat gemeckert. Und auf einmal kriegen die alle Angst und denken, puh, diese Blase mit den Superheldenfilmen, die platzt bald, was gut sein kann. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem nur Superheldenfilme gibt, nur dann vielleicht nicht mehr 15 pro Jahr, sondern nur noch einen oder zwei. Und irgendwie denkt man sich, wir müssen jetzt noch schnell viel, viel Geld machen. Ist leider keine sehr langwierige und sehr sinnvolle Investition auf Zeit, die man hier begeht. Man verpulvert sein ganzes Arsenal relativ flott und sehr schnell. Und ja, die Quittung dafür bekommt man natürlich jetzt auch in den Kritiken und auch darin, dass zum Beispiel ein nächster Teil schon sehr glänzen muss im Trailer, dass ich überhaupt überlege, ob ich mir den auch angucke. Jemand wie ich, der eigentlich die X-Men-Filme gerne mochte oder auch die Idee zumindest dahinter. Also X-Men Apocalypse kommt bei mir leider nicht sehr gut weg, muss ich sagen. Umso besser Civil War. Auch ein Film, der nicht perfekt ist, auch Civil War hat Stellen, wo ich sage, okay, das braucht es jetzt nicht, oder ja, das ist jetzt schon sehr leicht, ein bisschen ernster darf es dann schon werden. Aber im Grunde nimmt man hier sehr, sehr viele Figuren, die man aber eben über mehrere Filme etabliert hat, kriegt die alle unter einen Hut bei Civil War, gibt jedem seine Momente zu scheinen. Und eine Sache, die ich bei den Disney-Marvel-Filmen eigentlich nicht so mochte, ist in dem Film auch nicht so stark drin und war auch schon bei Winter Soldier deutlich zurückgenommen. Dieses ständige, im Englischen sagt man Quippen, dass jeder Superheld immer in jeder Szene, egal wie brenzlig, einen coolen Spruch auf den Lippen haben muss. Das war bei Marvel wirklich extrem. In jedem Film mussten sich diese Leute gegenseitig irgendwelche coolen Sprüche zuschmeißen. Und ein, zwei solche Stellen finde ich absolut witzig und gut, aber man hat es dann ab einem gewissen Punkt schon sehr übertrieben. Also so mit, bei Avengers 2, Age of Ultron, war das dann schon richtig anstrengend. Und Gott sei Dank geht man hier ein bisschen wieder zurück und gibt den Figuren dann doch zwischendurch mal ein bisschen einen Charaktermoment, wo man sagt, okay, jetzt geht es um dich als Person und nicht darum, wie viele tolle Sprüchekalender du schon in deinem Leben durchgelesen hast. Und davon profitiert vor allem zum Beispiel Tony Stark, Iron Man. Manche kritisieren das, ich finde das eigentlich selber sehr gut, dass der hier mal ein bisschen ernster ist an einigen Stellen und nicht alles immer nur ja, auf die leichte Schulter nimmt, sondern auch mal ein bisschen sich ja, seiner Umgebung bewusst ist als Figur. Das macht die Figur einfach ein bisschen greifbarer, ein bisschen menschlicher, auch wenn es in einem fantastischen und übertriebenen Kontext steht. Und auch dafür nochmal absolut Respekt an diese Russo Brothers, die ja sowas auch vorher alles nicht gemacht haben. Die haben vorher kleine Komödien inszeniert. Safecrackers zum Beispiel habe ich auf DVD. Von denen ist eine ganz kleine Indie-Komödie. Haben Folgen von Arrested Development, haben sie Regie geführt und solche Sachen. Und wie gut die mit einem solchen Budget und mit einer solchen Verantwortung umgehen, wenn da so ein Studio kommt und sagt, hey, ihr dürft jetzt hier nicht zu wild und zu frei arbeiten, denn wir wollen hier noch 15 Filme dranhängen an euren. Also, wie gut die diese Balance halten, absolut bemerkenswert. Ja, und Bryan Singer auf der anderen Seite mit X-Men, das ist sein dritter Film, glaube ich, für X-Men oder sein vierter. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Also das hat er dieses Mal nicht hinbekommen und es fühlt sich alles sehr vollgestopft an. Natürlich sind ein paar Highlights dabei, wie Quicksilver und die Besetzung ist gut an sich, aber das Ganze wirkt an manchen Stellen schon sehr lächerlich und sehr, sehr künstlich. Und das ist genau der große Vorteil, den X-Men immer hatte mit seiner Welt, die etwas mehr im Realismus gründet. Das verliert man hier leider völlig aus den Augen. In diesem Sinne, das war's vom neuen Toffer Podcast. Hoffentlich bis bald und zum nächsten Mal, voraussichtlich, wenn alles glatt geht, mit den Filmen Bauernopfer und vielleicht auch noch The Witch.